Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Die Menschen haben sich klar entschieden für Parteien, die eine deutsche Einheit wollen. Das bedeutet Ende der DDR. Wer macht CDU gewählt? Selbstverständlich. Was denn sonst? Und weshalb? Ja, weil die uns am schnellsten der Einheit bringt. Klar. Ja. Wir werden euch alle noch umgucken. Herzlich willkommen zur August-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Herzliche Grüße an die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, vom FSK und von Radio Lotte. Geschichtsschreibung erscheint oft als das neutrale Erzählen von objektiven Begebenheiten in der Vergangenheit. Und sie ist doch meistens bestimmt und gefärbt von Interessen der Gegenwart. Deutlich wird dies in der Bundesrepublik vor allem an den Erzählungen über das Ende der DDR. Von der friedlichen Revolution ist da die Rede, eine Revolution, deren vorderstes Ziel die Wiedervereinigung Deutschlands gewesen ist. Die Rede von der friedlichen Revolution impliziert meistens, dass bürgerliche Demokratie und freie Marktwirtschaft das vorderste Ziel dieser Revolution gewesen seien. Im Rückblick erscheint es, als ob die ganze historische Bewegung nur auf den Beitritt der Ex-DDR zur BRD hinausgelaufen wäre. Im Rückblick ist die derart vorgenommene Rekonstruktion der Geschichte eine einzige Legitimation des Jetzt-Zustands. Da war einmal ein Widerstand gegen ein überkommenes Regime und die Gewahrwerdung dieses Widerstands schwört heute darauf ein, den hiesigen Zuständen zuzustimmen. In der bürgerlichen Geschichtsschreibung über die Wende kommen allerdings bestimmte Dinge nicht vor. Wer einen genaueren Blick auf den Geschichtsverlauf wirft, der wird entdecken, dass die Wiedervereinigung Deutschlands unter westdeutschem Vorzeichen gar nicht so eindeutig ein Ziel der Wendebewegung gewesen ist. Die Vorstellungen eines reformierten Sozialismus oder eines dritten Weges basierte auf Selbstorganisation und Selbstverwaltung, das waren eher schon Vorstellungen, die lange Zeit die Bewegung bestimmten. Und wer mit solch skeptischen Augen auf die Geschichte blickt, der wird weiterhin entdecken, dass diese Revolution so friedlich nicht gewesen ist. Der Taumel der Wiedervereinigung ging einher mit einem nationalistischen Schub, der letztlich auch seine Nachwirkungen in den Pogrom von Lichtenhagen und Hoyerswerda hatte. Auch in der DDR hatte es einen Nationalismus gegeben, der auch den schon vor 89 existierenden Neonazismus bestärkte. Aber erst die neugroßdeutsche Machtvorstellung brachte Pogrome in dieser Größenordnung hervor. Dies sind zwei Einwände, die in einer linken Gegengeschichtsschreibung oftmals vorkommen. Der Hinweis auf die nicht-kapitalistischen Motive der DDR-Opposition und die gewalttätigen Folgen der Wiedervereinigung. Ein anderer Aspekt wird hingegen auch in der linken Geschichtsschreibung oftmals vergessen. Die Bewegung von 1989 war nicht nur eine Bürgerbewegung, sondern sie war vor allem auch eine Arbeiterbewegung, die nicht zuletzt zentral auch in den Betrieben stattgefunden hat. Worüber man ellenlang Beiträge findet, und sozusagen denn die führenden Köpfe, die Künstler, Intellektuelle und so weiter und so fort. Aber die Menschen, die in Massen auf den Straßen waren und auf den Plätzen waren, die sind nicht wirklich gut untersucht worden. Das sind nur ganz wenige Leute, ein paar Soziologen, die sich das angeguckt haben, und das ist kaum ausgewertet worden. Und meine Kollegin Renate Hürtgen und ich, wir haben 2001, war es, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, was sich erstmals systematisch damit überhaupt auseinandersetzt, hatten die Hoffnung, dass das auch so eine Art Anstoß wird und dass andere dann auf den Zug aufspringen. Aber das ist auch nicht erfolgt. Das heißt, es ist im Grunde genommen bis heute unterforscht, würde man sagen, sozusagen im akademischen Sprachgebrauch. Das liegt unter anderem auch daran, dass gerade in den 90er Jahren und beginnenden 2000er Jahren viele Linke sehr viel über Ökologie, über Geschlechterfragen, über Rassismus nachgedacht haben, aber nie über soziale Fragen. Durch die Krise seit 2008 ändert sich das jetzt so ein bisschen. Also es gab immer Minderheiten, das ist keine Frage, aber ich rede jetzt über den Mainstream sozusagen der Diskurse. Und da war das auch nicht interessant, sich damit zu beschäftigen und bei radikalen Linken oftmals sozusagen ohnehin mit dem Vorurteil behaftet, im Osten sind die Prolos sind doch eh alle braun und Nazis und so weiter. Ja, das hört man ja heute noch. Das führte eben dazu, dass weder die Kämpfe innerhalb dieses Umbruchs, wir sagen dazu demokratische Revolution, friedliche Revolution ist sozusagen der offizielle Erzählstrang, der mit einem ganzen Packen von Ideen das behaftet, denn die friedliche Revolution musste logischerweise in der deutschen Einheit à la Helmut Kohl enden, das gehört zusammen sozusagen in diesen Erzählungen. Wir versuchen das vom sozialhistorischen Charakter her zu definieren, sagen, das war eine demokratische Revolution. Und sie musste übrigens auch nicht so ausgehen, wie sie ausgegangen ist, weil man die Geschichte von Anfang an angucken muss und die verschiedenen Entwicklungsstränge darstellen muss, etc. pp. Also das ist ein unterforschtes Gebiet und das Gleiche gilt für die Kämpfe, denen wir uns jetzt widmen, nach 1990, also in den beginnenden Jahren, wo Ostdeutschland sozusagen Teil der Bundesrepublik geworden ist. Das sagt Bernd Gerke, der gemeinsam mit Renate Hürtgen ein Buch veröffentlicht hat, das den Titel trägt »Der betriebliche Aufbruch im Herbst 1989, die unbekannte Seite der DDR-Revolution«. Für diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge habe ich mit Bernd Gerke ein längeres Telefonat geführt, nicht nur um mit ihm über die Rolle der Betriebskämpfe während des Umbruchs von 1989 zu sprechen, sondern auch über die Klassenkämpfe, die dann der Wiedervereinigung folgten. Das bedeutet für diese Sendung lange Strecken mit schlechtem Telefonkabelsound, aber vielleicht erlauscht es mancher Hörer oder manche Hörerin wie damals das schlechte Signal der Piratensender der linken DDR-Opposition. Auch musikalisch lauschen wir heute nach Osten. Ich habe ein paar Jugo Wave und Punk-Songs aus den 80er Jahren herausgesucht. Wir beginnen mit Dobri Isak und damit begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Thank you. sedemo i plačemo iza tamnih naočara. Laže žene prilaze, laže žene gledaju, one zvižde za nama, one vole haljine, one kažu i umiru za nama, one kažu. Bernd Gerke, den ihr eben schon kurz gehört habt, ist als Historiker Autor verschiedener Bücher über die DDR-Opposition. Neben der Wende gehört überhaupt das Topos der Revolution zu seinen Forschungsgebieten. So schrieb er auch über das proletarische 1968 und widmet sich immer wieder der Geschichte der kommunistischen Bewegung. Dabei war Gerke nie einfach nur Historiker und Autor, er hat sich immer wieder eingemischt und aktivistisch betätigt. Schon in der DDR war er Teil einer konspirativen Gruppe, die unter anderem eine illegale Solidaritätsadresse für streikende Arbeiter im polnischen Radom veröffentlichte. Seit Herbst 1989 war Bernd Gerke in der Vereinigten Linken tätig, einem Zusammenschluss aus undogmatischen Linken, in der sich christliche Sozialisten, Trotzkisten, Autonome und Anhänger des jugoslawischen Selbstverwaltungsmodells zusammengeschlossen hatten. Gegenwärtig ist er aktiv im Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West. Dieser Arbeitskreis hat im Juni dieses Jahres eine Konferenz organisiert, die den Titel trug Ostwind – soziale Kämpfe gegen Massenentlassungen und Betriebsschließungen in Ostdeutschland 1990 bis 1994. Auf dieser Tagung sollte es darum gehen, die Bewegung der Betriebskämpfe zu rekonstruieren, die sich in der Folge der Wiedervereinigung gegen die Deindustrialisierung des Ostens richtete. Eine breite Bewegung von Gewerkschaften, Betriebsräten und selbstorganisierten Arbeiterinnen und Arbeitern. Ich selbst konnte an dieser Tagung leider nicht teilnehmen, dafür nahm ich sie zum Anlass, um einmal mehr mit Bernd Gerke zu telefonieren. Zunächst wollte ich den Vorlauf dieser Kämpfe rekonstruieren und habe Gerke deshalb gefragt, inwiefern soziale Forderungen und Betriebskämpfe schon Teil der Wendebewegung gewesen sind. Erstens, überhaupt muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Masse der DDR-Bevölkerung 1989 aus Arbeiterinnen und Arbeitern und kleinen Angestellten bestand. Das war noch eine traditionelle Industriegesellschaft. Dementsprechend muss man auch zur Kenntnis nehmen, wenn man sich sozusagen revolutionsgeschichtlich jetzt dieser Entwicklung Herbst 89 und folgende anguckt, dass es immer eben auch so sehr stark um soziale Fragen geht, die verschiedene soziale Gruppen eben auch unterschiedlich tangieren. Also von Anfang an war es so, dass die Masse derjenigen auf den Plätzen, die real das zu einer revolutionären Bewegung gemacht hat, die übrigens nirgends so umfangreich war in Osteuropa oder Mittelosteuropa wie in der DDR, die also nicht nur die Hauptstadt erreichte oder die großen Städte erreichte, sondern bis in die kleinen Städte, bis alle kleinen Städte sozusagen erreichte, teilweise sogar Dörfer. Also das ist das Erste. Und das ist sehr stark geprägt worden, eben insgesamt das Bild von der Arbeiterklasse. Auch wenn die Gesichter und die Köpfe an den Spitzen oder auf den Podien meistens Intellektuelle waren. Das ist erstmal sehr wichtig festzustellen. Zweitens, es ist eine Entwicklung gewesen, die vorwiegend auf den Straßen stattfand. Aber es ist keine Entwicklung, die ausschließlich auf den Straßen stattfand, sondern eben ihren Rückhalt in den Betrieben hatte. Denn die Leute sind ja aus den Betrieben zu den Demos hingegangen. Das ist das allererste. Und was war entscheidend zum Beispiel, oder was haben überhaupt die Betriebe selber an Aktionen selber entscheidend gemacht? Das allererste ist, dass quasi als selbst die großen Funktionäre alle jeden Tag purzelten und Rücktritte sich häuften und immer wieder neue Figuren auftauchten, den ganzen Herbst 89 durch. Da sind ja auch die Herrschaftsverhältnisse zum Teil in den Betrieben erstmal konstant geblieben. Und in gewisser Hinsicht gehört natürlich auch sehr viel mehr Mut dazu, im Betrieb seinem Chef zu sagen, du trittst jetzt mal zurück, als zum Beispiel in der anonymen Masse auf dem Platz abends zu demonstrieren. Und darum verzögerte sich das, weil eben auch die Massendemonstrationen sehr schnell sehr viele Erfolge hatten. Aber entscheidend wurde dann sozusagen der Betrieb als institutioneller Raum sozusagen des sozialen oder des politischen Konfliktes, als mit dem Mauerbau waren immer noch die Parteisekretäre im Betrieb, immer noch der BGL-Vorsitzende rief die Versammlung zu. Niemand hatte sie je gewählt sozusagen oder nur noch sozusagen nominell, ja, Army Home. Und jetzt war eine ganz wichtige Bewegung da, quasi in Massen hat jetzt auch die Demokratisierung der Gesellschaft den Betrieb erreicht. Die alten Strukturen, die Betriebsdirektoren zum Teil sind abgesetzt worden, durch provisorische neue ersetzt worden. Die Parteisekretäre sind verjagt worden aus dem Betrieb. Die BGLer sind abgesetzt worden, also BGL ist Kürzel für Betriebsgewerkschaftsleitung des FDGB. Also kurzum, die institutionelle Verankerung des ganzen SED-Regimes in den Betrieben ist im Betrieb selber gestürzt worden. In den Betrieben selber ist massiv die Kampfgruppe sozusagen aus dem Betrieb gejagt worden. Die Kampfgruppe ist ja nach dem 17. Juni erfunden worden, sozusagen, um so einen Arbeiteraufstand wieder zu verhindern. Die waren natürlich schon politisch-moralisch zersetzt. Die Modrow-Regierung hat ein Gesetz gemacht, dass die aufgelöst werden und. Aber dass das praktisch im Betrieb dann tatsächlich realisiert wurde, alles das hatte eben die innerbetriebliche Auseinandersetzung zur Voraussetzung. Das war sozusagen der erste relevante Teil. Der zweite erfolgte dadurch, dass quasi mit der Maueröffnung über Nacht sozusagen in die DDR hinein der Weltmarkt schwappte. Allein schon dadurch, dass die Leute, die ihr Begrüßungsgeld im Westen kriegten, jeder kriegt ja 100 Mark, das gaben die natürlich dann zum Beispiel für Mangelwaren der DDR aus. Für Waren aus, die in der DDR Mangelware waren. Zum Beispiel Elektronik, nur mal als Beispiel. Ja, so. Also kauften sie sich im Westen jetzt alle ein schönes Radio und das hatte zur Folge, dass natürlich die DDR-Betriebe, die Radios produzierten, im Nu pleite waren, nichts mehr absetzen konnten. Und das erreichte ganz viele Dinge. Dann passierte es im nächsten Schritt sozusagen, je mehr die politische Entwicklung fortschritt, auf einmal tauchten da lauter schwarze Daimler und BMWs auf den Fabrikhöfen auf und verhandelten mit den Direktoren, den alten SED-Direktoren. Aber keiner wusste worüber. Sie wussten nur, es geht um ihr Schicksal. Und das war so eine Situation, dass Ende November, Anfang Dezember, kann man sagen, begann eine Welle von Initiativen in den Betrieben, die demokratische Interessenvertretungen schafften oder schaffen wollten. Das zog sich eine ganze Weile hin, war in den Betrieben unterschiedlich. Höhepunkt erreichte diese Welle dann im Januar, Februar, wo also jetzt massenhaft solche Initiativen entstanden. Der Hintergrund war natürlich, dass mit diesem Einbruch des Weltmarktes viele Betriebe in die Existenzkrise kamen, dass gleichzeitig eben auf einmal wurden Eigentumsfragen diskutiert. Die ersten von der SED noch eingesetzten Direktoren sagten, na, jetzt haben wir Marktwirtschaft, jetzt müssen wir uns effizient verhalten, dann schließen wir mal einen Betriebsteil X oder einen Betriebsteil Y. Das heißt, das erste Mal wurde nach dem Mauerbau die Masse der Bevölkerung mit einer Geschichte konfrontiert, die sie so nie kannten, es sei denn die Älteren, die schon Rentner waren. Nämlich die soziale Angst um die Existenz. Das kannten die Leute ja noch nicht. Und das war sozusagen der Auslöser für viele Prozesse, um zu verstehen, warum die Entwicklung in der DDR so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Für unser Thema jetzt Betriebe hieß das eben tatsächlich, nun begann also tatsächlich massiv die Demokratisierung, die Betriebe zu erreichen. Interessenvertretungen wurden neu gebildet. Das war unterschiedlich. Die einen setzten die alte Betriebsgewerkschaftsleitung ab und eine neue ein. Andere gründeten gleich Betriebsräteinitiativen. Wieder Dritte sozusagen versuchten, unabhängige Gewerkschaften zu gründen. Und die meisten, das Gros der Belegschaften, stellte die Zahlung an den FDGB ein. Nicht, dass sie überhaupt nicht mehr gezahlt haben, aber sie haben das auf Sperrkonten großenteils veröffentlicht, nachdem etliche Skandale des FDGB bekannt wurden. Im Herbst 89 stellten sie die Zahlung ein und im Nu war dann sozusagen auch der FDGB, Bundesvorstand zum Beispiel, also die zentralen Einrichtungen, waren dann auch pleite, was wiederum im FDGB und seinem Apparat die Auseinandersetzung beförderte. So, das ist sozusagen der eine Strang, Gründung demokratischer Initiativen. Ich habe das jetzt in aller Kürze gesagt. Dazu kam dann zwei Arten von Streiks dazu. Es entwickelte sich in etwa seit Ende 1989, Anfang 1990 vor dem Hintergrund dieser politischen und sozialen Krise der Streik, meistens als Warnstreik, aber massiv. Wir haben insgesamt für diese Zeit des Umbruchs bis April, wenn ich mich recht erinnere, 212 Streiks gezählt. Das ist ja eine ganze Menge. So. Und das sind Streiks, die nicht irgendwie von oben organisiert worden sind, sondern aus den Belegschaften selber herauskamen. Der Streik war selber von den Leuten als sehr vorsichtige Waffe eingesetzt worden, weil sie wussten, die DDR ist in der Krise und jetzt noch große Streiks zu führen, versetzt sozusagen der Wirtschaft den Todesstoß. Das wollten sie auch nicht, aber es entwickelte sich massiv. Zum Beispiel als die Modrow-Regierung, die ja quasi als Übergangsprovisorium eingesetzt war, versuchte, einen neuen Geheimdienst zu gründen. Also die Stasi zu reorganisieren, sage ich jetzt mal, und einen westlichen Namen zu verpassen. Da gab es zwei Versuche und Modrow hat sozusagen die Forderung der Opposition, das sein zu lassen, nicht erfüllt. Und nun gab es riesige Unterstützung aus den Betrieben, eben auch mit der Bereitschaft zu Streiks, wenn sozusagen nicht hier die Forderungen der Opposition erfüllt werden. Das war insbesondere im Januar 1990, wo sich das entwickelte, das war eine neue Welle der Auseinandersetzung. Und hier hatte der Betrieb direkt und unmittelbar auch eine große politische Bedeutung. Das ist das eine. Zum Zweiten entwickelten sich soziale Streiks natürlich. Das ist ja sozusagen aus der westlichen Perspektive nicht mehr wirklich begreifbar. In Görlitz zum Beispiel wurde ein Streik durchgeführt, damit endlich Investitionen in das Backwarenwerk dort kommen. Ja, so, sie sind vergessen worden sozusagen. Aus ihrer Sicht ging alles immer nur nach Berlin ins Zentrum und ihnen hat man nicht nur die Baukapazitäten weggenommen, sondern hat sozusagen ihre Produktionsmittel verfallen lassen, sodass schon klar war, sie werden niemals überleben können, wenn da nicht Investitionen kommen. Das sage ich auch deshalb, weil es ja das Vorurteil gibt, die Menschen haben eigentlich nur für die Banane demonstriert, ja, obwohl die Banane ja durchaus ein schönes Produkt ist, was ja auch in der ganzen Welt gerne gegessen wird, das nur nebenbei. Aber sie haben sehr wohl eben auch für die Reorganisation ihrer Betriebe gestreikt, für Investitionen gestreikt, aber auch für Löhne. In Berlin haben dann Ende Januar, glaube ich, Anfang Februar 1990 die Müllwerker hier, die Müllfahrerinnen und Müllfahrer, haben den Streik sozusagen hingelegt, weil sie natürlich eine Lohnangleichung an den Westen wollten. Wenn sie jetzt wie sozusagen in einer Stadt Müll fahren sollen, das reorganisierte sich ja alles zu der Zeit schon, wollen sie eben auch bezahlt werden, wie sich hier hört sozusagen. Also da ist ein ganzes Spektrum sozusagen von Varianten gewesen, weshalb gestreikt wurde oder Streik angedroht wurde. Noch viel öfter als diese 212 genannten Streiks, die real dann tatsächlich stattfanden, noch viel öfter sind natürlich Streikandrohungen gewesen, die meistens schon reichten, um die Forderung zu erfüllen. Also das ist jetzt sozusagen in aller Kürze der Kern dessen, was ich 89 in der Zeit der demokratischen Revolution selber in den Betrieben entwickelt hat. Das würde ich erst mal sagen. We'll be right back. Ich würde gern noch einen Aspekt sagen, um zu begreifen, was sozusagen dann später auch die Auseinandersetzung geprägt hat. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die DDR-Bevölkerung von Anfang an den Westen oder gar den Westen so, wie er unter Helmut Kohl war, gewollt hat. Ich kann allen nur empfehlen, die jetzt meinen Worten nicht glauben wollen, einfach ins Internet zu gehen, ins Spiegelarchiv zu gucken und sich die letzten beiden Spiegel von, also 51 und Nummer 51 und 52 von 89 mal anzugucken. Da ist die erste seriöse Meinungsumfrage in der DDR durchgeführt worden. Und zwar unter anderem gerade auch deshalb, weil nach dem Mauerfall auf den Montagsdemonstrationen erstmals Losungen auftauchten nach der deutschen Einheit. Das waren damals noch ganz wenige und nun wollten die auch unter anderem wissen, ja, wie denkt die Bevölkerung darüber? Und noch zu diesem Zeitpunkt, also beauftragt von Forschungsgruppe Wahlen, ich glaube ZDF und Spiegel, die waren die Auftraggeber, die haben sich dann sozusagen Soziologen aus der DDR geholt, haben denen die Fragen vorgegeben und dann haben die gemeinsam sozusagen durchgeführt, diese Umfrage. Da kam heraus, dass zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember, als die Umfrage gemacht wurde, also rund einen Monat nach der Maueröffnung, noch über 70%, knapp 3/4 der DDR-Bevölkerung, zwar eine Annäherung an die Bundesrepublik wollten, die Demokratisierung in der DDR sowieso, aber überhaupt nicht von einem Staat ausgegangen sind, sondern nach wie vor von zwei Staaten, was in einer Frage sehr deutlich wurde, als gefragt wurde, was denken Sie, was in 10 Jahren passiert wird. Da waren immer noch also Riesenmehrheiten in der DDR der Meinung, es wird noch 2 Staaten geben und die Annäherung soll natürlich stattfinden, man soll sich gut vertragen und alles soll demokratisch und friedlich sein und so weiter und so fort. Aber es wird keine Wiedervereinigung geben, so wie sie dann real gekommen ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass in solchen Zeiten von Revolutionen und so weiter radikale Änderungen sehr kurzfristig oftmals sind. Das kannst du in der russischen Revolution sehen, in der französischen immer und überall sozusagen, ja. Nur als Beispiel, wenn ich das so sagen würde, scheinbar abschweifend, also im Juli 1917 gab es von Teilen der Basis im Umfeld des Bolschewismus einen Aufstandsversuch, sowas. Daraufhin wurden die Bolschewiki gejagt und Lenin und Trotzki rechneten damit, jetzt erschossen zu werden. Da waren die sozusagen der letzte Hund, der gejagt wurde. Und im Oktober schon kriegten die einen riesen Aufwind, ja, so. Und das führte dann bis zu dem Oktoberumsturz, wo sie die Macht ergriffen. So. Und ein paar Monate später wiederum sind in den großen Sowjets, in den großen Betrieben, sind die Bolschewiki wieder abgewählt worden. Was wenig bekannt ist sozusagen. Also, das will ich nur als Beispiel nehmen, damit man nicht erstaunt ist, wie schnell sich auch in der DDR und in anderen osteuropäischen Ländern das Meinungsbild änderte. Und ein Punkt war eben ganz wesentlich, als die Mauer aufging, nahm nicht nur die politische Krise zu, sondern auch die soziale Krise. Befördert noch vom Westen, der jeden Tag dann im Januar, Februar eine Meldung machte, die DDR sei pleite. Jetzt fielen sozusagen Heerscharen von Unternehmern schon ein in die DDR und. Jedenfalls nichts funktionierte mehr, wie es vorher funktioniert hat. Also es setzte eine massive soziale Existenzangst ein. Das ist ein ganz wichtiger Schub gewesen, der nochmal den Blick auf die Bundesrepublik völlig verändert hatte. Das war ja etwas völlig Neues für die Masse der Bevölkerung. Dazu kamen dann nochmal jede Menge hausgemachte politische Probleme. Die Opposition hatte kein wirkliches Programm, um selber die Macht zu übernehmen und zankte sich sozusagen mit den Vertretern des alten Regimes um die Stasi-Frage, als das war sozusagen der Kernfrage der Macht, wer wird die Macht in der zukünftigen demokratischen DDR haben, die Vertreter des alten Regimes demokratisiert oder die neuen Bewegungen sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, neue politische Kräfte. Also da gab es sozusagen auch nur ein Unentschieden und nicht eine wirklich schnelle, konkrete Perspektive, die soziale Sicherheit versprach. Und vor dem Hintergrund ist es dann Helmut Kohl gelungen, die Bundesrepublik als stabilen, demokratischen, sozial erfolgreichen Staat für immer mehr Teile der Bevölkerung direkt attraktiv zu machen. Hinzu kommt noch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Anfang Januar, oder ich sag's mal so, im Dezember merkte man schon nicht mehr, dass die SED existierte. Die waren mit sich selber beschäftigt. Im Dezember war der außerordentliche Parteitag der SED, der die SED zur SED-PDS machte, wo Gysi an die Spitze kam. Aber sie waren lange Zeit mit sich selber beschäftigt und man nahm sie sozusagen gar nicht mehr als Bedrohung wahr. Aber es ist dann Gysi quasi gelungen, die Partei wieder zu einigen im Namen des Kampfes gegen rechts und gegen den Faschismus. Und auf einmal war überall, bis in die kleinsten Orte hinein, stand sozusagen das alte SED-Regime wieder auf. Also sichtbar in den Personen, die man kannte vor Ort, ja, oder in den bekannten Namen, die man zwar nicht kannte, aber den Namen doch kannte. Und das schuf sozusagen nochmal eine ganz massive Stimmung, die vorher nicht da war, gegen alles Rote. Das war sozusagen die Zeit, wo es der CDU gelang, ihre alten Plakate aus dem Westen aus dem Keller zu holen und nie wieder Sozialismus zu schreien, wo Plakate auftauchten, wo SPD und PDS sozusagen ineinander übergingen, ja, so alles Rote, alles Linke, alles weg. Und das war quasi die Zeit des Meinungsumschwungs, der im Januar, Februar eintrat, der dann letztendlich dazu kam, dass am 18. März gerade die Arbeiterinnen und Arbeiter zu mehr als 50% die CDU gewählt haben. Wohlgemerkt die Ost-CDU, Allianz für Deutschland, das war ein Bündnis, was Kohl kurz vorher noch zusammengezimmert hatte. Aber die CDU war die eigentliche organisatorische Kraft, denn die neuen Bewegungen, aus der zum Beispiel die Angela Merkel kam, die hatten so wenig Infrastruktur und Organisationsmacht wie die anderen Bürgerbewegungen. Die sind ja erst frisch entstanden und bauten das alles auf. Sondern es war im Kern die alte Ost-CDU, die sich schnell gewandelt hat und sich zum Erfüllungsgehilfen eben der West-CDU machte. Ich habe das nochmal erwähnt, weil diese antikommunistische Stimmung, die dort existierte, Schluss mit Sozialismus, nie wieder Sozialismus und so weiter, das ist vor allen Dingen, was die massenhafte Verankerung, nicht jetzt was Einzelne angeht und politische Strömung und so weiter, aber was die Verankerung in der breiten Masse angeht, das ist ein Resultat dieses Winters 1990, kann man sagen. Es ist aber wesentlich, weil natürlich dementsprechend naiv und froh die Leute in die deutsche Einheit gingen und so schnell wie möglich die deutsche Einheit wollten. Und übrigens, nebenbei gesagt, die wirkliche Katastrophe, die bestand ja nicht nur in der politischen Vereinigung so sehr. Die war ja eher ein Nachvollzug. Die wirkliche Katastrophe bestand ja in der am 1. Juli 1990 vollzogenen Wirtschaft und sozialpolitischen und finanzpolitischen Einheit. Die Einführung sozusagen der D-Mark von einem Tag auf den anderen war eine absolute Schocktherapie für die DDR-Wirtschaft. Ist doch klar, eine angeschlagene, ohnehin gegenüber dem Westen relativ rückständige Industrie, die öffnet sich plötzlich dem Weltmarkt und sozusagen mit den stärksten Konkurrenten, die es überhaupt auf dem Weltmarkt gibt, hat keinen eigenen staatlichen Schutzraum mehr, hat aber auch keinen wirtschaftspolitischen Schutzraum mehr. Und im Gegenzug passiert es, dass die für die Sanierung der DDR-Wirtschaft geschaffene Treuhandgesellschaft sozusagen in die Hände des Konkurrenten übergeht und der verwendet sie dann so in seinem Interesse logischerweise und nicht in dem Sinne, wie sie ursprünglich geschaffen wurde. So, das war sozusagen die Ausgangssituation auch für die Konflikte, die sich dann entwickelten und für die Lernprozesse. Alle akzeptierten zu großen Teilen, bis auf kleine Minderheiten wie die Vereinigte Linke, zu der ich gehörte, oder Teile des Neuen Forums, der Grünen, der Unabhängigen Frauen und so weiter und auch einigen Teilen der SPD. Alle wussten sozusagen, dieses System der Planwirtschaft, wie es in der DDR existierte, war eine Katastrophe und konnte so nicht mehr existieren. Aber dass man sozusagen blinden Glaubens in die freie Marktwirtschaft war, das folgte sozusagen auch für die große Masse nicht, die nicht so dachten wie die Linke. Das passierte dann erst durch diesen großen antikommunistischen Schub. Also mit Illusionen noch im Mai 1990, also einen Monat, also anderthalb Monate, bevor denn die Wirtschafts- und Währungsunion kam, ich glaube mehr oder ungefähr die Hälfte von befragten Belegschaftsangehörigen, die in Sachsen untersucht wurden, wenn ich recht erinnere, im Maschinenbau, dass man eben in der Marktwirtschaft seinen Betriebsdirektor jetzt demokratisch wählen könne. So, also mit solchen Illusionen war das natürlich auch behaftet. Ja, der Glaube sozusagen an das erfolgreiche Westmodell. Man sah ja sozusagen, wie toll das ist und wie er aus einem kaputten Land kam. Und die DDR war kaputt 1989, auch wenn jetzt wieder einige auftauchen, die das sozusagen zu bestreiten versuchen. Da waren die Gehwege kaputt, die Häuser waren kaputt und die Fabriken waren großenteils kaputt. Das muss man immer als Ausgangspunkt nehmen. Alles war grau und verfallen. Und das Neue war eher die Ausnahme. So, und vor diesem Hintergrund sahen sie natürlich die Realität im Westen und dachten, naja, wenn wir jetzt schnell in den Westen gehen, dann wird es uns genauso ergehen. Dann kommen die Investitionen, wir werden unsere Betriebe modernisieren und dann haben wir eine Perspektive. Ja? Und das Ganze passierte aber noch dazu, muss man es auch sagen, in so einer Art Rette-sich-wer-kann-Stimmung, ja, die sehr mit diesen Zerfallsprozessen am Ende der DDR zu tun hatten. So, und die Treuhand, die ist noch in Vereinbarung zwischen der Mehrheit des runden Tisches, also der zentrale runde Tisch war so ein Doppelherrschaftsinstrument, kann man sagen, an dem die Vertreter des alten Regimes und der Demokratiebewegung saßen und der Modrow-Regierung. Und in der Treuhandgesellschaft, Treuhandanstalt, das war sozusagen eine Rechtsform, die es heute noch gibt, ist eine Form des öffentlichen Rechts sozusagen, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und die sollte nun die DDR-Betriebe, vor allen Dingen die Industriebetriebe, quasi sanieren und weltmarktfähig machen, fit für den Weltmarkt machen. Zum Teil durch Privatisierung, aber vor allen Dingen auch durch Modernisierung und dort, wo es nicht anders ging, auch durch Schließung von Betrieben. Das war in etwa die Option. Das Problem, was sich dann mit der deutschen Wiedervereinigung zeigte, war, diese Treuhandanstalt war quasi dem Staat DDR als Eigentümer dieser Betriebe. In seinem Auftrag sollte sozusagen die Treuhandanstalt wirken. Er war der Eigentümer und sie war die Treuhänderin. So war das gesagt. Und so war es sozusagen in der juristischen Form. Mit dem Beitritt der DDR, dem förmlichen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, ging genau dieses Eigentum in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland über. Und die Treuhand erfüllte jetzt sozusagen die Aufträge der Bundesrepublik Deutschland. Und wer saß da drin in der Treuhandanstalt? Da saßen natürlich Experten drin für Sanierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen. Der erste Experte, der Treuhandchef, Rohwedder, Detlef Carsten Rohwedder. Rohwedder war eigentlich ein Sozialdemokrat, aber er war als harter Sanierer der Stahlindustrie bekannt. Jetzt schossen lauter Experten in die Treuhand. Zum großen Teil bestanden die eben zum Beispiel aus den Vertretern der Chemieindustrie. Die sollten nun beurteilen, wie die Chemieindustrie in der DDR zu behandeln oder dann in Ostdeutschland, ja, als Teil der Bundesrepublik zu behandeln ist. Die Großgrundbesitzer, die man aus dem Osten verjagt hatte, die saßen jetzt wieder in der Treuhand und versuchten sozusagen die Landreform von nach 45 wieder rückgängig zu machen und das Land im Osten wieder in ihre Junkerhände zu kriegen. Und so saßen alle westlichen Interessengruppen jetzt in der Treuhand drin und befanden über ihre Konkurrenz im Osten. Das muss man erstmal als sozusagen ökonomisch-sozialen Hintergrund kennen. Und das Ganze spielte sich ab, dass der Auftrag der Treuhand bereits in den Verhandlungen zur Wirtschafts- und Währungsunion, die am 1. Juli stattfand, 1990, radikal geändert wurde. Aus dem Sanieren und Fitmachen für den Weltmarkt hieß das jetzt auf einmal Privatisieren. Die Treuhand hatte den wichtigsten Auftrag, die ehemaligen DDR-Betriebe zu privatisieren. Und das begann sie dann. Und während noch sozusagen die Leuchtraketen am 3. Oktober dann hochgeschossen wurden, weil jetzt da die deutsche Einheit vollzogen wurde, kündigte Rohwedder an, dass in der nächsten Zeit wohl 500.000 Leute entlassen werden müssen. Und da begann quasi der Auftakt der auch sozialen Proteste, als auf einmal real vor Augen stand für viele und nicht nur in einer Branche, sondern über viele Branchen hinweg, eigentlich alle, die gesamte Gesellschaft erfassen, jetzt kommen Massenentlassungen. Das war sozusagen der Auftakt, der dann auch tatsächlich so realisiert wurde, im Großen und Ganzen, dass es quasi in einer geschichtlich einmaligen Weise, so wie ja die Wirtschafts- und Währung schon eigentlich ein ökonomischer Irrsinn war, sozusagen, von Seiten der DDR, für den Westen hat es sich ja gelohnt, So ist jetzt in einer irrsinnigen Weise privatisiert worden, auf Teufel komm raus, und de facto innerhalb von 2,5, 3 Jahren die DDR-Industrie beseitigt worden, die große Industrie beseitigt worden. Was dann an Investitionen tatsächlich aus dem Westen rüberkam, das waren Peanuts, kann man sagen. Das waren, ja, wie man so schön sagt, Kathedralen in der Wüste. Und die schönen Landschaften, die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprochen hatten, die wurden dann beleuchtete Wiesen, weil nämlich überall jetzt auf einmal, naja, so für die Handwerker und die Ansiedlung Industrieparks geschaffen wurden, wo aber niemand wirklich zu großen Teilen aus dem Westen hinkam. Jedenfalls nicht, was die gewerbliche Industrie angeht, die gewerbliche Fertigung. Anders sah es natürlich aus im Handel. Der war ganz schnell da und übernahm, oder Dienstleistungen, Netzversicherung, die übernahmen sozusagen die Konsumentenstrukturen des Ostens, ja, aber nicht die Produktionsstrukturen, die brauchte man nicht. Man hatte stattdessen lieber die eigenen Kapazitäten am besten ausgelastet. Das ist sozusagen der große Hintergrund. Ich sag mal, die Industrie hat noch 1989, 90, da gab es 3 Millionen Beschäftigte und 1993 waren es nur noch 700 und ein paar zerquetschte 1000, also 700.000. Also daran kann man schon ermessen, welche brutale und radikale Umwälzung stattgefunden hat und wie dramatisch die Lage für die Beschäftigten war. Da war an einen Umschwung hier noch gar nicht zu denken. Wenn ich durch Stahlwerk gegangen bin und ich musste viel von einer Ecke zur anderen gehen, hatte ich gesagt, wenn hier ein Kapitalist reinkommt, dann schmeißt er ein Drittel raus und wenn er das Stahlwerk richtig kennt, dann schmeißt er zweite Drittel raus. Wir haben heute gerade Bescheid gekriegt, dass wir zurückgesetzt sind auf Dauerkurzarbeit und da sind wir nicht gerade. Das bedeutet Entlassung dann? Ja, so gut wie. Also mir haben sie eben gesagt im Büro, dass ich noch bleiben darf, dass ich noch arbeiten kann. Und sie sollen abgebaut werden bis 2500. 9000 waren wir früher gewesen, vor 2, 3 Jahren noch. Ich weiß nicht ausreichen, was hier los ist. Wir konnten eine Strichliste machen, wer seinen Zettel gekriegt hat, der darf am Montag neben ihm arbeiten kommen. Das ist mehr als die Hälfte hier. Ein Teil war letzte Woche das letzte Mal arbeiten, die haben es nur noch nicht gewusst. Der Rest verschwindet. We'll be right back. Der ganze Betrieb ist unten. Wir sorgen nicht, wir bleiben unten. Haben Sie keine Arschlose oder was? Haben Sie Angst, dass die Leute Ihnen was tun? Vielleicht bloß jeder wissen, was hier los ist. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich Ihren Augen gesagt habe. Dann springen Sie zum Fenster aus, wenn Sie nicht runter. Wir haben doch nichts gegen Sie. Wir wollen halt bloß wissen, was unser Betrieb wird. Machen Sie das Fenster auf und springen Sie zum Fenster runter. Da gehen Sie doch mit runter. Nein, ich rede mit legitimierten Vertretern. Im Prinzip sind alle legitimiert. Das ist schließlich unsere Angelegenheit, was hier passiert. Was ihr hier gehört habt, waren Aufnahmen von einem Ereignis, das sich so und so ähnlich Anfang der 90er Jahre öfter ereignet hat. Wütende Arbeiterinnen und Angestellte, deren Entlassung in die Arbeitslosigkeit kurz bevorstand, besetzten die Gänge der Zweigstelle der Treuhandanstalt in Halle an der Saale und stellten einen der dort beschäftigten Manager zur Rede. Auskunft über ihre Zukunft wollten sie haben. Die Treuhand war im Grunde schon vor der Wiedervereinigung konzipiert worden. Eine Idee, die am runden Tisch zwischen der Übergangsregierung der DDR und der Bürgerbewegung verhandelt worden war. Idee war es, das sogenannte Volkseigentum unter den Bürgerinnen und Bürgern der DDR aufzuteilen. Die Treuhand sollte diesen Prozess der Aufteilung des Volkseigentums verwalten. Nach der Wiedervereinigung änderte sich die Funktion der Treuhand. Nun war sie dazu da, die Betriebe, Grund und Boden und Immobilien der ehemaligen DDR in die freie Marktwirtschaft zu überführen. Die Treuhand wurde zur Verwalterin der kapitalwirtschaftlichen Privatisierung der DDR-Betriebe. Dabei wurden in der Treuhand vor allem Manager aus dem Westen eingesetzt, die mit dortigen privatwirtschaftlichen Interessen verbunden waren. Aus privatwirtschaftlichem Sichtpunkt hatte man im Westen kein Interesse daran, in der ehemaligen DDR Konkurrenzunternehmen entstehen zu lassen. So bedeutete die Verwaltungstätigkeit der Treuhand vor allem einerseits Verkauf, andererseits Schließung von Betrieben und Deindustrialisierung. So wurden auch funktionierende Betriebe geschlossen, die auf dem modernsten Stand der Technik waren, aber die der privaten Konkurrenz nicht standhalten konnten oder anderen Privatinteressen im Wege standen. Gegen diesen Prozess der Deindustrialisierung regte sich im Osten breiter Widerstand in den Betrieben. Bernd Gerke datiert den Schwerpunkt dieser Bewegung auf den Zeitraum zwischen 1990 und 1994. Ja, wir datieren das deshalb, weil quasi mit der Zerschlagung der ostdeutschen Industrie, die in etwa in diesem Zeitraum stattfand, ja, quasi auch die große Welle, sagen wir mal, die große Welle von Widerstand beseitigt wurde. Es gab immer noch weitere Kämpfe. Es sind ja dann nochmal 1 Million Arbeitsplätze sozusagen bis Ende der 90er Jahre auch nochmal verloren gegangen. Und da gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Also es ist nicht so, dass die Auseinandersetzungen aufgehört haben. Aber der große Bogen, der ist in dieser Zeit gelaufen, zwischen 1990 und 1994. In gewisser Hinsicht, wenn man das jetzt, ja, wie das symbolisch, ja, ihr braucht und nicht so ganz genau hinschaut, kann man sagen, 1993 mit der Niederlage der Kali-Kumpel von Bischof Rode ist quasi diese Welle der Proteste zu Ende. Viele hatten erhofft, dass Bischof Rode so eine Art Auftakt wird für einen sozialen Aufstand, für einen Generalstreik und so weiter und so fort, aber es war eher das Ende. Ja, das ist der Grund, weshalb wir uns auf diese Zeit jetzt zugespitzt haben, weil die wichtigsten, ja, auch für uns interessantesten Aspekte auch in dieser Zeit stattfanden. Das war nämlich der Versuch, sozusagen kollektive, über den eigenen Betrieb hinausreichende Strukturen zu schaffen. Also da gab es mehrere Versuche sozusagen der Gegenwehr und die fanden alle in dieser Zeit statt, zu großen Teilen. Der Widerstand der Kali-Kumpel in Bischofferode gegen die Schließung des dortigen Bergbaus ist der bekannteste der Betriebskämpfe Anfang der 90er Jahre. Für Schlagzeilen hatte einerseits der mehrwöchige Hungerstreik einiger Kumpel gesorgt, weiterhin der medienwirksame Marsch einiger Kumpel nach Berlin und nicht zuletzt hatte hier eine große Vernetzung zu anderen Betrieben stattgefunden. Das Motto der Kali-Kumpel lautete: Bischofferode ist überall. Übrigens, auf Fotos der Kundgebungen und Demonstrationen der Kali-Kumpel in Bischofferode sind immer wieder antirassistische Slogans zu sehen. Die Betriebskämpfe thematisierten auch die rassistische Pogromstimmung der 90er Jahre. Und ebenfalls bemerkenswert, der Autor Volker Braun hat den Arbeitskampf von Bischofferode in seiner utopischen Erzählung »Die hellen Haufen« literarisch verarbeitet. Der Kampf von Bischofferode ist allerdings nur einer von vielen Kämpfen, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Und bemerkenswert daran ist, in diesen Kämpfen ging es nicht nur darum, jeweils um den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes zu kämpfen, sondern es gab eine solidarische Vernetzung verschiedener Akteure im ganzen Osten. So wurde etwa 1992 in Ostberlin die Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute gegründet. Diese Initiative stand an der Spitze einer breiten, politisch agierenden sozialen Protestbewegung von Belegschaften, Betriebsräten, Vertrauensleuten, lokalen wie regionalen Gewerkschaften in Ostdeutschland. Eine Bewegung, an der übrigens auch damals schon Erwerbslose beteiligt waren. Auch innerhalb der Linken ist die Geschichte dieser Auseinandersetzungen heute kaum noch bekannt. Das mag daran liegen, dass die Kämpfe letztlich eine Niederlage davontragen mussten. Also Misserfolg in dem Sinne natürlich, dass die Deindustrialisierung Ostdeutschland nicht verhindert wurde, selbstverständlich. Klar, wenn man sich das anguckt, da landen wir so ein bisschen dann bei der Ökonomie, weil darum wurde damals ja sehr viel gestritten, bereits 1990, als linke Ökonomen sagten, wenn das so passiert mit der Wirtschafts- und Währungsunion und die ostdeutsche Industrie geht in eine Krise, dann werden wir in der Weise würde sozusagen das ablaufen, wie es dann tatsächlich ablief. Dann werden wir in Deutschland ein Verhältnis haben, das sozusagen der italienischen Teilung zwischen Nord und Süd entspricht, also dem sogenannten Mezzogiorno-Effekt. Und wenn man sich das anguckt, in der Tat haben wir diesen Mezzogiorno-Effekt immer noch. Ostdeutschland und Westdeutschland haben den Abstand in der Produktivität, den Abstand in der Wertschöpfung pro Kopf der Bevölkerung, der ist nicht geringer geworden seit ungefähr 1996, 97. In den ersten Jahren hat die Kohl-Regierung massenhaft Geld, öffentliches Geld sozusagen, in den Osten gepumpt. Das führte dazu, dass wir jetzt schicke Straßen haben, moderneres Telefonnetz als im Westen. Das führte dazu, dass die kaputten Dächer beseitigt wurden, dass die Schulen wieder und Krankenhäuser, was die Höhlen, die Bauhöhlen angeht, in Ordnung gebracht wurden, dass neue Technik dann da eingebaut wurde. Das ist aber alles öffentliches Geld. Und das war in etwa ab Mitte der 90er Jahre zu Ende dieser Boom der Investitionen in den Osten. Der hat, wenn man so will, die bauliche Infrastruktur der DDR, die also zu großen Teilen Schrotthinterlassenschaften waren, gerettet. Ja, wäre nicht dieses Geld gekommen, wenn die DDR wäre so weitergegangen, hätte man etliche Städte zusammenfegen müssen. Das war also tatsächlich dramatisch. Da ist auch nichts schön zu reden. Also insofern konnte es so nicht weitergehen, wie es bis 89 gegangen ist. Dass es hätte mit der Wiedervereinigung anders kommen können. Das habe ich versucht anzudeuten. Das hatte ja was mit politischen Kräfteverhältnissen zu tun. Und dass dann die Privatisierung so lief, wie sie lief, hat auch was mit politischen Kräfteverhältnissen zu tun. Und die Arbeitsplätze, die aber entscheidend war für eine strategische Entwicklung, eine selbsttragende Entwicklung im Osten Deutschlands, nämlich die im gewerblichen Bereich, die in der Industrie oder da, wo die Wertschöpfung passiert, die Investitionen sind eben nicht gekommen. Und das ist genau der Punkt, der Kernpunkt, weshalb der Abstand pro Kopf der Bevölkerung, weshalb der Lohnabstand, weshalb die Steuereinnahmen der Kommunen und so weiter und so fort immer noch dazu führen, wenn man diese Bilder vergleicht zwischen Ost und West, dass, wenn man so will, die ökonomische Karte der DDR nach wie vor besteht und der alten Bundesrepublik. Also die Kluft zwischen Ost und West besteht weiter. Wenn jetzt in den Osten Geld geflossen ist, wenn zum Osten besser geworden ist in mancher Hinsicht, dann ist es ja im Westen auch passiert. Ja? Also das heißt, ja, wenn beide sich vorwärts entwickeln, wird der Abstand eben nicht geringer, weil die DDR oder Ostdeutschland hätte sich schneller entwickeln müssen, um in vielen Standards sozusagen auf das Niveau des Westens zu kommen. Das ist eben nicht passiert. Und die Grundlage dafür war die Zerschlagung der ostdeutschen Großindustrie. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die hätte modernisiert werden müssen, dass hätte umgebaut werden müssen, dass ein Teil sicherlich nicht überlebensfähig war auf dem Weltmarkt, ist doch aber der Kern des ganzen Gefüges beseitigt worden. Zu großen Teilen jedenfalls. Also das, denke ich mal, ist natürlich das Entscheidende dafür zu sagen. Natürlich waren die Kämpfe letztlich nicht erfolgreich, aber es ist natürlich immer besser, sich zu wehren, als von vornherein den Kampf gar nicht erst zu führen. Ja, es gibt ja diesen alten Spruch, der früher mal von den Autonomen im Westen kam, aber der hat dann Anfang der 90er Jahre überall im Osten sozusagen in den Belegschaften auch Fuß gefasst. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. So, und vor dem Hintergrund würde ich sagen, es war richtig und wichtig, diese Kämpfe zu führen, aber letztendlich haben sie natürlich die Deindustrialisierung nicht verhindert. Wenn heutige Soziologinnen und Feuilletonisten darüber rätseln, warum im Osten der Rechtsextremismus besonderen Zuspruch erfährt, dann kann vielleicht genau dieses vergessene Kapitel der Geschichte Aufschluss geben. dass ein Kampf, der eine solidarische Perspektive im gesellschaftlichen Maßstab hätte weitertragen können, dass ein solcher Kampf von einer Übermacht niedergewälzt und abgewürgt wurde, ist das nicht auch eine Grundlage dafür, dass sich dann menschenverachtende Ideologien viel besser verbreiten konnten? Rechtsextremismus gab es auch im Osten schon vorher. Aber ist es nicht möglich, dass genau die Niederlage dieser sozialen Protestbewegung zu massiven Entsolidarisierungsprozessen führte und damit rechtsradikale Ideologien gestärkt wurden? Fragen, die eine gründliche Aufarbeitung der Geschichte erfordern, jenseits der herrschenden Geschichtsschreibung. Wer sich dafür interessiert, findet übrigens auf der Homepage des AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West einiges Material, also auf der Homepage jenes Arbeitskreises, zu dem auch Bernd Gerke gehört. Die URL dieser Homepage lautet geschichtevonuntenostwest.wordpress.com, also alles klein und zusammengeschrieben, geschichtevonuntenostwest.wordpress.com. Wer weitere Interviews mit Bernd Gerke hören möchte, dem sei ein Besuch des Audioarchivs geraten unter audioarchiv.blogsport.de. Dort gibt es ein Interview mit Bernd Gerke über das proletarische 1968 und eins über den 17. Juni 1953. Mit diesen Hinweisen verabschiede ich mich aus dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon grüßt Lukas Hohlfeld.